William Shakespeare, Der Sturm. Bootsmann! Hey, Bootsmann! Ihr, Kapitän! Sprecht den Matrosen zu! Rührt euch! Oder wir treiben auf den Strand! Ja! Lustig, Kinder! Lustig! Lustig! Zieht das. Wo ist der Kapitän? Bootsmann! Wo ist der Kapitän? Bedenk, wen du an Bord hast! Die Pest fahr dir in den Hals, du bellender Hund! Gehängt sollst du werden, Kleffer, gehängt! Gonzalo, kommt! Sofort, ihr Herren! Bleib standhaft, gutes Schicksal, dass er hängt. Macht den Strick seiner Bestimmung zu unserem Ankertau, denn unseres hilft nicht viel. Ist er nicht zum Hängen geboren, so steht unser Fall schlecht. Aus! Alles aus! Betet! Der Prinz und der König beten, tun wir es auch! Wir sinken alle! Mit dem König! Jetzt gebe ich 1000 Hufen See für ein morgendürres Land. Hohe Heide, brauner Ginster, was es auch wäre. Ich stürbe gern einen trockenen Tod. Wenn eure Kunst, mein liebster Vater, so die wilden Wasser toben ließ, so stillt sie. Der Himmel scheint, es würde Schwefel regnen, wenn nicht die See zum Firmament aufsteigend das Feuer ausschlug. Oh, ich hab gelitten mit denen, die ich leiden sah. Ein braves Schiff, das sicher herrliche Geschöpfe trug, in Stücke ganz zerschmettert. Oh, der Schrei ging mir ans Herz. Die Armen, sie versanken. Wär ich ein Gott der Macht gewesen, lieber hätte ich die See versenket in den Grund, ehe sie das gute Schiff verschlingen dürfte. Nichts tat ich, als aus Sorge nur für dich. Für dich, mein Teuerstes, dich, meine Tochter, die unbekannt ist mit sich selbst, nicht wissend, woher ich bin. Nicht, dass ich bin was Höheres als Prospero, Herr einer armen Zelle und dein nicht größerer Vater. Mehr zu wissen geriet mir niemals in den Sinn. Es ist Zeit, dir mehr zu offenbaren. Trockne dir die Augen, sei getrost. Das grause Schauspiel des Schiffbruchs, so des Mitleids ganze Kraft in dir erregt, habe ich mit solcher Vorsicht durch meine Kunst so sicher angeordnet, dass keine Seele, nein, kein Haar gekrümmt ist irgendeiner Kreatur im Schiff, die schreien du hörtest, die du sinken sahst. Setz dich, du musst nun mehr erfahren. Öfter begannt ihr mir zu sagen, wer ich bin. Doch bracht ihr ab, ließt mich vergebenem forschen und schlosset, wart noch nicht. Kannst du dich an der Zeit erinnern, eh zu dieser Zell wir kamen? Allerdings, ich kann's. Hatte ich nicht 4, 5 Frauen einst zu meiner Wartung? 12 Jahre, Miranda, sind es her, 12 Jahre. Da war dein Vater Mailands Herzog und ein mächtiger Fürst. Lieber Himmel, welch böser Streich, dass wir von dann mussten. Oh, wie das Herz mir blutet, wenn ich denke, wie viel Beschwer ich damals euch gemacht, wovon ich nichts mehr weiß. Beliebt's euch weiter? Antonio, mein Bruder. Ich bitte dich, gib Achtung, dass ein Bruder so treulos sein kann. Er, den ich nächst dir vor aller Welt geliebt und ihm die Führung des Landes anvertraut, das zu der Zeit die Krone aller Herzogtümer war, wie Prospero der Fürsten. Dafür galt ich der Würde nach und in den freien Künsten ganz ohne Gleichen. Dieser nur beflissen warf ich des Staates Last auf meinen Bruder und wurde meinem Lande fremd, verzückt und hingerissen in geheimes Forschen. Dein falscher Oheim, aber merkst du auf? Ach, mein Vater sehr genau. Sobald er ausgelernt, wie man Gesuche gewährt, wie abschlägt, wen man muss erhöhen und wen als Üppgenschößling fällen, schuf er Geschöpfe neu, die mir gehörten, tauschte, versteh mich, oder formt sie neu. So hat den Schlüssel er zu Amt und zu Beamten und stimmte jedes Herz im Staat zum Lied, das seinem Ohr gefiel. War nun das Efeu, das meinen herzoglichen Stamm versteckt, das Grün mir ausgesogen. Doch du hörst nicht. Oh, lieber Herr, ich tu's. Mein Zutrauen, wie ein guter Vater, zeugte Verrat von ihm. So groß im Gegenteil als mein Vertrauen, das keine Grenzen hatte. Ein Glaube ohne Maß. Er nun als Herr nicht nur von dem, was meine Renten trugen, auch allem sonst, was meiner Macht gebührte, glaubte, er sei der Herzog. Durch seine Stellvertretung und freies Walten mit der Hoheit äußerm Schein samt jedem Vorrecht. Dadurch wuchs sein Ehrgeiz. Um keine Scheidwand zwischen dieser Rolle und dem zu sehen, für welchen er sie spielte, nimmt er sich vor, der unumschränkte Herrscher durchaus zu sein. Mich, mein Büchersaal war Herzogtums genug. Für weltliche Regiment hält er mich jetzt nicht fähig. Er verschwört sich, so lechzt er nach Gewalt, mit Napels König. Will ihm Tribute zahlen, Huldigung tun, den Fürstenhut der Krone unterwerfen. Das freie Herzogtum. Ach, armes Mailand. Zu schnödem Dienste beugen. Guter Himmel. Der König Napels, mein geschworener Feind, horcht dem Gesuche meines Bruders. Nämlich, er sollte, gegen die versprochenen Punkte von Huldigung und ich weiß nicht wie viel Zins, mich und die meinen gleich vom Herzogtum austilgen und zu Lehen das schöne Mailand samt allen Würden meinem Bruder geben. Darauf, als man ein Verräter hergeworben, in einer Nacht erkoren zu der Tat, schloss nun Antonio Mailands Tore auf und in der Mitternächtenstille rissen die Diener seines Anschlags uns hinweg, mich und dich weinend Kind. Ach, welch ein Jammer. Ich, die vergessen, wie ich damals weinte, weine jetzt aufs Neue. Warum nicht brachten sie zur Stund uns um? Ja, Mädchen, gut gefragt, das drängt sich auf. Kind, sie wagten's nicht, so treue Liebe trug das Volk zu mir, der Tat solch blutig Siegel aufzudrücken. Kurz, sie entrissen uns auf eine Bark, fuhren ein paar Meilen seewärts, nahmen dort ein faul Geripp von Kahn, ganz abgetakelt, kein Segel, Mast noch Tau, und setzten aus uns. Ach, welche Not machte ich euch damals. Oh, ein Cherubim warst du, der mich erhielt. Du lächeltest, beseelt mit Unerschrockenheit vom Himmel, wann ich, die See mit salzigen Tropfen füllend, stöhnt unter meiner Last. Und das verlieh mir widerstehende Kraft, um zu ertragen, was auch bevorstehen sollte. Wie kamen wir an Land? Wir hatten etwas Speis und frisches Wasser, das uns ein edler Neapolitaner, Gonzalo, zum Vollbringer dieses Plans ernannt, aus Mitleid gab. Nebst reichen Kleidern, auch Leinwand, Zeug und allerlei Gerät, das viel seitdem genützt. In seiner Freundlichkeit, da ihm bekannt, ich liebe meine Bücher, gab er mir Bücher mit aus meinem Büchersaal. Mehr wert mir als mein Herzogtum. Könnte ich den Mann je sehen? Auf diese Insel kamen wir. Und hier hab ich, dein Meister, weiter dich gebracht als andere Fürsten können, bei mehr Muße zu eitler Lust und minder treuen Lehrern. Der Himmel dank euch das. Doch nun, ich bitte euch, warum erregtet ihr den Sturm? Durch seltene Schickung hat das gütige Glück jetzt meine Feinde an diesen Strand gebracht. Mir zeigt die Kunde der Zukunft an, es hänge mein Zenit an einem günstigen Stern. Versäum ich's jetzt und buhle um dessen Einfluss nicht, dann sinkt mein Glück auf ewig ab. Hier, frag nicht mehr. Die schläfert. Diese Müdigkeit ist gut, drum gib ihr nach. Ich weiß, du kannst nicht anders. Komm her, mein Ariel. Ich bin bereit. Nahe dich, mein Diener. Komm! Heil, großer Meister. Heil dir, weiser Herr. Ich komme deinen Winken zu begegnen. Ich flieg, ich schwimm. Ich tauche in das Feuer, ich reite auf krausen Wolken. Schalte nur durch dein gewaltig Wort mit Ariel und allen seinen Kräften. Hast du, Geist, genau den Sturm vollbracht, den ich dir auftrug? In jedem Punkt. Ich enterte das Schiff des Königs, jetzt am Schnabel, jetzt am Bauch. Auf dem Verdeck in jeglicher Kajüte flammt dich Entsetzen. Bald zerteilt ich mich und brannt an vielen Stellen. Auf den Mast, an Stang und Bugspriet, flammt dich abgesondert, floss dann in eins. Mein braver Geist, wer war so fest, so standhaft, dem der Aufruhr nicht die Vernunft verwirrte? Keine Seele, die nicht des Wahnsinns Fieber fühlte und Streiche der Verzweiflung tat. Bis auf das Seevolk sprangen alle in das schäumende Salz. Der Sohn des Königs, Ferdinand, sein Haar emporgesträubt wie Binsen, nicht wie Haar, der sprang als Erster, schrie: Die Hölle ist leer und alle Teufel hier. Gut, lieber Geist. Dies war doch nah beim Strand. Ganz dicht, mein Meister. Sie sind doch unversehrt. Kein Haar gekrümmt. Kein Fleck an den sie tragenden Gewändern, die frischer wie zuvor. Wie du mich hießest, zerstreute ich sie in Gruppen auf der Insel. Den Sohn des Königs landete ich für sich und ließ ihn dort. Was machtest du, sag, mit dem Schiff des Königs? Den Matrosen? Der Flotte ganz im Rest? Still liegt im Hafen des Königs Schiff in der tiefen Bucht, das Seevolk sämtlich unter Deck gepackt, wo ich durch Zauber nebst bestandener Mösi schlafend ließ. Der Rest der Flotte nun, den ich zerstreut hat, wieder sich vereint und steuert auf der Flut des Mittelmeeres voll Trauer heim nach Napel der Meinung, dass sie scheitern sahen das Schiff des Königs und sein hohes Haupt versinken. Dein Auftrag, Ariel, ist genau erfüllt. Doch gibt's noch mehr zu tun. Mehr Arbeit noch? Lass mich erinnern dich an dein Versprechen, das mir noch nicht erfüllt ist. Wie denn? Mürrisch? Was kannst du denn verlangen? Meine Freiheit. Noch vor der Zeit, kein Wort. Ich bitte dich, bedenk, ich hab dir braven Dienst getan. Ich log nie, machte keine Fehler, diente dir ohne Murren und Knurren. Du versprachst mir ein volles Jahr Erlass. Vergisst du denn, von welcher Qual ich dich befreite? Nein. Du lügst, boshaftes Ding. Vergaßest du die Hexe Sykorax, die Neid und Alter gekrümmt in einen Reif? Vergaßt du sie? Nein, Herr. Doch, sage ich. Sprich, wo war sie her? Aus Algier, Herr. Aha, ich muss dir einmal in jedem Monat schildern, was du warst, denn du vergisst es. Die verruchte Hexe, die Sykorax, ward für unzählige Frevel von Algier, wie du weißt, verbannt. Ja, Herr. Die Vettel wurde schwanger hergebracht, hier ließen sie die Schiffer. Du, mein Sklav, warst, wie du selber sagst, damals ihr Diener. Allein da du ein allzu zarter Geist abschlugst, ihr herrisches Diktat, verschloss sie dich mit Hilfe ihrer stärkeren Diener in einer Fichte Spalt. Ein Dutzend Jahre hielt diese Kluft dich peinlich eingeklemmt, in welcher Zeit sie starb, und ließ dich da. Damals zierte bis auf ein scheckig Wechselbalg den Sohn, den sie hier warf, noch menschliche Gestalt die Insel nicht. Ja, Caliban, ihr Sohn. Der Caliban, der jetzt mir dienstbar ist. Du weißt am besten, in welcher Marter ich dich fand. Dein Stöhnen machte Wölfe heulen. Meine Kunst erst hieß die Fichte gähnen und ließ dich heraus. Ich danke dir, Meister. Wenn du noch mehr musst, so will ich einen Eichbaum spalten und dich in sein knotiges Eingeweide keilen, bis du 12 Winter durchgeheult. Verzeih. Ich will mich den Befehlen fügen, Herr, und weiter zierlich geistern. Tu das. Und in 2 Tagen entlasse ich dich. Geh. Werde einer Nymphe gleich, dich fasse nur mein und dein Gesicht. Sei unsichtbar für jedes Auge sonst. Geh. Fort, mit Eile. Erwach, mein Herz. Erwach. Hast gut geschlafen. Erwach. Das Wunderbare der Geschichte befing mit Schlaf mich. Schüttle ihn ab. Lass uns nach Caliban im Sklaven sehen, der nie uns freundlich Antwort gibt. Er ist ein Bösewicht. Doch wie es nun steht, ist er uns nötig. Denn er macht uns Feuer, holt unser Holz, verrichtet mancherlei, das Nutzen schafft. Hey, Sklave Caliban. Du erdlos, sprich. Es ist Holz genug im Hause. Heraus, sag ich. Schildkröte, komm, wann wird's? Du giftiger Sklav, gezeugt vom Teufel selbst mit deiner bösen Mutter, komm heraus! So böser Tau, als meine Mutter je vom faulen Moor mit Rabenfedern strich, fall auf euch zwei! Ein Südwest blas auf euch und deck euch ganz mit Blattern! Dafür verlass dich drauf, sollst du heute nach den Krämpfen liegen, Seitenstiche haben, die dir den Atem hemmen. Igel sollen die Nachtzeit durch, wo sie sich rühren dürfen, an dir sich üben. Zwicken soll dich's dicht wie Honigwaben, jeder Zwick mehr stechen als Bienen, die sie bauen. Ich muss zum Mittag essen. Diese Insel ist mein, die du mir wegnimmst. Von meiner Mutter Sykorax. Als zuerst du kamst, da streicheltest du mich und hielst auf mich. Gabst Wasser mir mit Beeren drin und lehrtest das große Licht mich nennen und das kleine. Die brennen tags und nachts. Da liebte ich dich. und wies dir jede Eigenschaft der Insel, Salzbrunnen, Quellen, fruchtbar Land und Dürres. Fluch, dass ich's tat mir. Alle Zauberei der Sykorax, Molch, Schreuter, Fledermaus befall euch. Denn ich war einst mein eigener König. Ihr stallt mich hier in diesen harten Fels, derweil ihr mir den Rest der Insel wehrt. Du lügnerischer Sklav, der Striemen fühlt nicht Güte. Ich verpflegte Kut, wie du bist, dich menschlich. Nahm dich auf in meiner Zell, bist du versucht zu schänden die Ehre meines Kindes. Ich wollte, es wäre geschehen. Du hieltst mich auf. Ich hätte sonst die Insel mit Kalibans bevölkert. Scheusal, Sklave. Ich erbarmte mich deiner, gab mir Mühe zum Sprechen dich zu bringen, lehrte stündlich dich dies oder jenes, versah dich mit Worten deine Meinung kundzutun. Ihr lehrtet Sprache mich, und mein Gewinn ist, dass ich weiß zu fluchen. Hol die Pest euch fürs Lehren eurer Sprache. Fort, Hexenbrut. Wenn du versäumest oder ungern tust, was ich befehle, plag ich dich mit Krämpfen. Füll dein Gebein mit Schmerzen, mach dich brüllen, das Bestien zittern vor dem Lärm. Nein, bitte. Ich muss gehorchen. Seine Kunst bezwänge selbst meine Mutter Gott den Setebos und mach den zum Vasallen. Fort jetzt, Sklav. Was ist das dort? Ein Geist? Oh Himmel, wie es umherschaut. Es ist herrlich von Gestalt. Es isst und schläft, hat solche Sinne wie wir, ganz so. Der Jüngling, den du siehst, war auf dem Schiff und wäre nicht entstellt durch Gram, du möchtest ihn nennen, wohlgebildet. Er verlor die Freunde und schweift umher nach ihnen. Wo ist wohl die Musik? In der Luft? Auf Erden? Sie spielt nicht mehr. Sie dient einem Gott der Insel sicherlich. Drum folge ich ihr. Da hebt sie wieder an. Fünf Faden tief liegt Vater dein, sein Gebein wird zu Korallen. Perlen sind die Augen sein, nichts an ihm, das soll verfallen. Seltenes Gut, Nymphen läuten stündlich ihm, da horch ihr Glöcklein bim, bim, bim. Das Lied gedenkt meines ertrunkenen Vaters. Dies ist nicht Menschenwerk. Der Ton gehört der Erde nicht. Jetzt höre ich droben ihn. Ich möchte ihn nennen ein göttlich Ding, denn nichts Natürliches sah ich so edel je. Ich sehe, es geht nach Herzenswunsch. Geist, lieber Geist, dafür wirst du in 2 Tagen frei. Ihr seid gewiss die Göttin, der die Musik dient. Gönnet meinem Wunsch zu wissen, ob ihr wohnt auf dieser Insel. Wollt Anleitung mir geben, wie ich hier mich muss betragen. Sagt, schönes Wunder, seid ihr ein Mädchen oder nicht? Kein Wunder. Doch sicherlich ein Mädchen. Meine Sprache. Himmel, ich bin der Höchste derer, die sie sprechen. Wer ich wo, man sie spricht. Der Höchste wie? Was wärst du, hörte dich der König Napels? Ein Einzelner wie jetzt. Mich wundert's, dich sprechen hören von Napel. Ich selbst bin Napel. Ich sah mit meinen Augen den König, meinen Vater, sinken. Sinken? Nicht gerettet? Ein Wort, mein Herr. Ich fürchte, ihr habt euch selbst zu nahe getan. Ein Wort. Was spricht mein Vater nur so rau? Dies ist der dritte Mann, den ich je sah, der erste, um den ich seufze. Oh, seid ihr Jungfrau und eure Neigung frei noch? Mache ich euch zur Königin von Napel? Herr, noch ein Wort. Eins ist des andern ganz. Den schnellen Handel muss ich erschweren, dass nicht so leichter Sieg den Preis leicht mache. Du maßest einen Namen dir an, der dein nicht ist. Und hast die Insel betreten als Spion, mir, ihrem Herrn, sie zu entwenden. Nein, so wahr ich Mann bin. Nichts Böses kann in solchem Tempel wohnen. Hat ein so schönes Haus der böse Geist zu werden, gute Wesen neben ihm zu wohnen trachten? Folge mir. Vater! Du sprich nicht mehr für ihn, sie ist ein Verräter. Komm, ich will dir Hals und Fuß zusammenketten. Seewasser sollst du trinken. Deine Kost Bachmuscheln, welke Wurzeln, Hülsen, die der Eichel Wiege sind. Komm, folge. Nein, ich widerstehe solchem Umgang, bis mein Feind mich übermannt. Weg dein Schwert. Du drohst, doch wagst du keinen Streich, weil Schuld dir das Gewissen drückt. Steh nicht zur Wehr, ich kann dich hier mit diesem Stab entwaffnen, dass dir das Schwert entsinkt. Ich bitte euch, Vater. Fort, häng dich nicht an meinen Rock. Hab Mitleid, ich bürge für ihn. Schweige noch ein Wort und schelten müsste ich dich hier hassen. Was ein Advokat für den Betrüger. Du töricht Mädchen, mit den meisten Männern verglichen ist er nur ein Caliban. Dann ist mein Herz bescheiden sehr. Ich hege keinen Ehrgeiz, einen schönen Mann zu sehen. Komm mit, Spion. Denn deine Sehnen sind im Stand der Kindheit und haben keine Kraft. Das sind sie auch. Mein Lebensgeist ist wie im Traum gelähmt. Des Vaters Tod, die Schwäche, die ich fühle. Der Freunde Schiffbruch, dieses Mannes Drohnen, dessen Hand ich bin, erdrücke ich leicht. Dürfte ich nur einmal tags aus meinem Kerker dies Mädchen sehen. Ich bitte euch, Herr, seid fröhlich. Ihr habt Grund zur Freude wie wir alle. Unsere Rettung ist mehr als der Verlust. An jedem Tag hat eine Seemannsfrau, der Kapitän von einem Kaufmannsschiff, der Kaufmann selbst zu gleicher Klagestoff. Allein das Wunder unserer Bergung. Aus Millionen geschah es nur uns. Drum, lieber Herr, wägt weislich Leid gegen Trost. Ich bitte dich, sei still. Er nimmt den Trost ein wie kalten Grießbrei. Aber der Krankenbesucher gibt ihn so leicht nicht auf. Seht, jetzt zieht er die Uhr seines Witzes auf. Gleich wird sie schlagen. Herr, eins. Wenn jeder Gram gepflegt wird, der uns trifft, so wird dafür dem Pfleger... Die Zehrung. Ganz recht, denn er zehrt sich ab. Ihr habt richtiger gesprochen, als eure Absicht war. Also, gnädiger Herr... Pfui doch, welch ein Verschwender ist er seiner Zunge. Ich bitte dich, lass. Hier ist alles zum Leben Dienliche vorhanden. Richtig, ausgenommen Lebensmittel. Davon gibt's wenig oder gar nichts. Wie frisch und üppig das Gras aussieht. Wie grün. Der Boden ist tatsächlich lohgelb. Mit einem Tupfen Grün darin. Aber die Seltenheit dabei ist, was in der Tat beinahe allen Glauben übersteigt... Wie manche Seltenheit. ...dass unsere Kleider, so durchweicht in der See, wie sie waren... dennoch ihre Frische und ihren Glanz behalten haben, sodass sie eher neu gefärbt als von Seewasser befleckt sind. Ist mein Wams nicht so frisch, Herr, als den ersten Tag, da ich es trug? Ich will sagen, auf gewisse Weise... Die Weise hat er gut aufgefischt. ...da ich's bei der Vermählung eurer Tochter trug. Ihr stopft mir diese Worte ins Ohr, ganz wider die Neigung meines Sinns. Hätte ich doch nie die Tochter dort vermählt. Denn auf der Heimkehr verlor ich meinen Sohn, in meinen Augen auch sie, die so entfernt ist, dass ich nie sie werde wiedersehen. O du, mein Erbe von Napel und Mailand, welcher Meerfisch hat dich verschlungen? Herr, er lebt vielleicht. Ich sah, er schlug die Woge unter sich und ritt auf ihren Rücken. Er trat Wasser, dessen Feindschaft er zur Seite schleudert, und bot die Brust der hochgeschwollenen Woge, die ihm entgegenkam. Ohne Zweifel kam er gesund ans Land. Nein, er ist hin. Herr, dankt euch selber nur für den Verlust. Ihr gönntet nicht Europa eure Tochter und lasst sie lieber an den Afrikaner, wo sie verbannt doch lebt von eurem Auge. Bitte schweigt. Wir alle knieten und bestürmten euch vielfältig. Euren Sohn verloren wir für immer, wie ich fürchte. Mailand und Napel hat der Witwen mehr, als wir Männer bringen, sie zu trösten. Und die Schuld... ist euer. Auch der teuerste Verlust. Mein Prinz Sebastian, der Wahrheit, die ihr sprecht, fehlt es an Milde und rechter Zeit zu sprechen. Ihr reibt die Wunde, statt Pflaster aufzulegen. Gut gesagt. Und sehr fellscherermäßig. Ihr seid Kavaliere von Schrot und Korn. Ihr würdet den Mond aus seiner Sphäre heben, wenn er 5 Wochen darin bleiben wollte, ohne zu wechseln. Das würden wir und damit als Fackel auf die Vogeljagd gehen. Lieber Herr, seid nicht böse. Nein, verlasst euch drauf. Ich werde meine Vernunft nicht so leichtsinnig dran wagen. Wollt ihr mich in Schlaf lachen? Denn ich bin sehr müde. Geht schlafen und hört uns zu. O schlössen meine Augen mit sich auch die Gedanken zu. Ich fühl, sie sind dazu geneigt. Beliebt's euch, Herr, versäumet nicht die müde Einladung. Sie naht den Kummer selten. Und wann sie's tut, so bringt sie Trost. Wir beide wollen euch behüten, gnädiger Herr, indes ihr ruht und Wache halten. Danke euch. Seltsam müde. Welch eine fremde Schläfrigkeit befällt sie. Es ist die Art des Klimas. Ja. Doch warum drückt sie unsere Augenlider nicht? Ich fühle mich nicht zum Schlafen aufgelegt. Auch ich nicht. Meine Geister sind ganz munter. Sie fielen beide wie auf einen Wink. Sie sanken wie vom Blitz gerührt. Was könnte Würdger Sebastian? Oh, was könnte... Nein. Und doch, mir ist, ich sehe auf deiner Stirn, was du sollst sein. Der Anlass ruft. Und meine lebendige Fantasie sieht eine Krone sich senken auf dein Haupt. Wie? Bist du wach? Hörst du mich ja nicht reden? Edler Sebastian, du lässt dein Glück entschlafen, sterben, döst, indessen du doch wachst. Du schnarchst vernehmlich. Dein Schnarchen hat Bedeutung, fahre fort, ich bitte dich. Dein Blick und deine Wange verkünden etwas. Die Geburt für wahr macht große Wehen dir. So hört. Ob schon der an Erinnerung schwache Herr, Gonzalo, den König hier fast überredet hat, dass sein Sohn noch lebt. Es ist so unmöglich, als dass der schwimme, der hier schläft. Ich bin ganz ohne Hoffnung, dass er nicht ertrank. Aus diesem ohne Hoffnung, oh, was geht euch für große Hoffnung auf? Hier, ohne Hoffnung, ist auf andere Art so hohe Hoffnung, dass der Ehrgeiz selbst darüber nicht hinausspäht. Und was er dort entdeckt, verzweifeln muss. Gebt ihr mir zu, dass Ferdinand ertrunken? Ja, er ist hin. So sagt mir, wer ist denn der nächste Erbe Napels? Claribella. Sie, Königin von Tunis, die am Ende der Welt wohnt, die von Napel keine Nachricht erhalten kann, wofern die Sonne nicht als Bote liefe, denn zu langsam ist der Mann im Mond, bis neugeborene Kinder bebartet sind. Was für Zeug ist dies? Was sagt ihr? Wahr ist's, meines Bruders Tochter ist Königin von Tunis, ebenfalls von Napel-Erbin. Zwischen welchen Ländern ist etwas Raum? Ein Raum, wo jeder Zoll zu rufen scheint. Wie soll uns Claribel zurück nach Napel messen? Bleib in Tunis und lass Sebastian wachen. Es gibt der Leute, die Napel wohl so gut als der hier schläft, regieren würden. Herren, die schwatzen können, so weit ausholend und so überflüssig wie der Gonzalo hier. Ich könnte selbst zu Elstar wohl plaudern. Hättet ihr doch meinen Sinn. Was für ein Schlaf wird dies für eure Standserhöhung. Ihr versteht mich. Ich denke, ja. Und wie hegt euer Beifall euer eigenes gutes Glück? Es fällt mir bei, ihr stürztet euren Bruder Prospero. Wahr? Und seht, wie wohl mir meine Kleider sitzen. Weit sauberer wie zuvor. Des Bruders Diener, die damals meine Kameraden waren, sind meine Leute jetzt. Doch euer Gewissen. Mein Herr, wo sitzt das? Wer ist der Frost im Fuß, zwänge mich in Pantoffeln. Doch ich fühle die Gottheit nicht im Busen. 10 Gewissen, die zwischen mir und Mailand stehen, sie möchten gefroren sein und auftauen, ehe sie mir beschwerlich fielen. Hier liegt euer Bruder. Nicht besser als die Erd, auf der er liegt. Wer er, was jetzt erscheinet, nämlich tot, den ich mit diesem billigen Stahl 3 Zoll davon zu Bett auf immer legen kann. Indes ihr so, das alte Stück da, diesen Meister klug in Ruhestand setztet, der dann unseren Kurs nicht tadeln sollte. All die anderen nehmen Eingebung an, wie Milch die Katze schleckt. Mein Freund, dein Fall für mich sei Präzedenz. Wie du zu Mailand, komme ich zu Napel. Zieh dein Schwert. Ein Streich löst vom Tribut dich, den du zahlst. Und ich, der König, will dir hold sein. Weil ihr schnarchet, nimmt zur Tat offenen Auges der Verrat die Zeit in Acht. ist euch Leben lieb und Blut, rüttelt euch, seid auf der Hut, erwacht, erwacht. Zieht mit mir und heb ich meine Hand. Tut ihr das Gleiche und nieder auf Gonzalo. Wie? Was ist? Hey, wacht auf! Ihr guten Engel steht dem König bei! Warum habt ihr gezogen? Warum die wilden Blicke? Was ist los? Da wir hier standen, eure Rube wachend jetzt eben, brach ein hohles Brüllen aus wie Stiere oder Löwen. Hat's euch nicht geweckt? Es traf mein Ohr entsetzlich. Ich hörte nichts. Oh, ein Getös, um Ungeheuer zu erschrecken. Erdbeben zu erregen. Das Gebrüll von ganzen Herden Löwen. Hörtet ihr es, Gonzalo? Auf meine Ehre, Herr, ich hört ein Summen und zwar ein sonderbares, das mich weckte. Ich schüttelte euch und rief. Als ich die Augen auftat, sah ich die Waffen blank. Ein Lärm war da, das ist gewiss. Wir sollten auf der Hut sein und hier vom Platz gehen. Ziehen wir unsere Waffen. Weg von dem Ort und lasst uns weitersuchen nach meinem Sohn. Behüt ihn Gott vor diesen wilden Tieren, denn er ist gewisslich auf der Insel. Lasst uns gehen. Ich will, was ich getan, dem Meister offenbaren. Geh, König, such den Sohn. Nun sicher vor Gefahren. Aus aller Giftqualm, den die Sonne aufsaugt, aus Sumpf, Moor, Pfuhl, auf Prosper, Fall und mach ihn sieg durch und durch. Mich hören seine Geister. Für jeden Bettel hetzt er sie auf mich. Wie Affen bald die Mäuler ziehen und plärren und dann mich beißen. Bald wie Stachelschweine, die, wo ich barfuß gehe, sich wälzen und die Borsten sträuben, wenn mein Fuß auftritt. Manchmal bin ich von Nattern ganz umwunden, die mit gespaltenen Zungen toll mich zischen. Dort! Wieder! Da kommt ein Geist von ihm, um mich zu plagen, weil ich's Holz nicht bringe. Platt fall ich hin. So merkt er mich wohl nicht. Oh. Hier ist weder Busch noch Strauch, um überhaupt das Wetter abzuhalten. Und schon braut sich ein neues Ungewitter. Die schwarze Wolke da, die große. Sieht wie ein alter Stiefel aus, der sein Getränk verschütten will. Was haben wir hier? Ein Mensch? Oder ein Fisch? Tot oder lebendig? Ein Fisch. Er riecht wie ein Fisch. Ein recht alter und fischichter Geruch, so eine Art Labadan, nicht von dem frischesten. Ein seltsamer Fisch. Wäre ich in England jetzt, wie ich mal war, und hätte den Fisch nur gemalt, jeder Pfingstnarr gebe mir dort ein Stück Silber, da würde das Ungeheuer seinen Mann machen. Jedes fremde Tier macht dort seinen Mann. Wenn Sie keinen Deut geben wollen, einem lahmen Bettler zu helfen, so legen Sie 10 hin, einen toten Indianer zu sehen. Beine wie ein Mensch. Seine Flossen wie Arme. Warm, mein Ziel. Kein Fisch, sondern einer von der Insel, der kürzlich an einem Donnerkeil gelitten hat. Oh weh, das Unwetter ist wieder heraufgekommen. Das Beste ist, ich krieche dem Ungeheuer unter seinem Mantel. In Not bringt einen zu seltsamen Bettgenossen. Ich will mich hier einwickeln, bis die letzten Tropfen des Gewitters vorüber sind. Ich gehe nicht mehr zur See, zur See. Hier sterb ich auf dem Land. Ja, ja. Das ist eine lausige Melodie. Ist gut bei einer Beerdigung zu singen. Hier ist mein Trost. Der Meister, der Bußmann, der Konstable und ich, wir halten es nicht schlecht mit den Mädchen, wie Lieschen und Gretchen und Hese mich. Doch keiner fragt was nach Gretchen. Denn sie macht ein beständig Gekeifel. Kommt ein Seemann, da heißt's, geh zum Teufel. Den Pech und Hergeruch hasst sie aufs Blut. Doch ein Schneider, der juckt sie, was nötig hier tun. Auf die See, Kerl, und hol sie der Teufel. Ach, das ist auch eine lausige Melodie. Aber hier ist mein Trost. Quäl mich nicht. Was heißt das? Gibt's hier Teufel? Ach so. Ich bin nicht ums Ersaufen gekommen, damit ich mich jetzt vor deinen vier Beinen fürchte. Dies ist ein Ungeheuer aus der Insel, das, wie ich vermute, das Fieber gekriegt hat. Wo zum Teufel hat er unsere Sprache gelernt? Ich will ihm was zur Stärkung geben. Oh, bitte quäl mich nicht. Ich bring das Holz sofort ins Haus. Er hat jetzt einen Anfall und redet nicht zum Gescheitesten. Es soll aus meiner Flasche kosten. Wenn er noch niemals Wein getrunken hat, so kann es ihm leicht den Anfall vertreiben. Noch tust du mir nicht viel zu leid, doch wirst du bald. Ich merk's an deinem Zittern. Jetzt treib dich, Prospero. Los, auf die Seite. Mach das Maul auf. Hier ist was, das bringt dir Sprache bei. Katze, mach das Maul auf. Ja, dies wird dein Schütteln schütteln, sag ich dir, und das tüchtig. Du weißt nicht, wer dein Freund ist. Mach die Kiemen wieder auf. Ich müsste die Stimme kennen. Das müsste doch der... Aber ist er trunken. Und die sind Teufel. Oh, hilf mir. Vier Beine und zwei Stimmen. Ein delikates Ungeheuer. Seine Vorderstimme wird nun Gutes von seinem Freunde reden. Seine Hinterstimme wird böse Reden ausstoßen und verleumden. Wenn der ganze Wein in meiner Flasche ihn zurechtbringt, so will ich sein Fieber kurieren. Stefano! Dein anderer Mund ruft mich? Gnade, Gnade, das ist dein Teufel und kein Ungeheuer. Ich will weggehen, ich habe keinen langen Löffel. Stefano! Wenn du Stefano bist, rühr mich an und sprich mit mir, denn ich bin dein guter Freund Trinculo. Wenn du Trinculo bist, so komm heraus. Du bist ganz Trinculo, Tatsache. Ja. Wie kamst du dazu, der Mist dieses Mondkalbs zu sein? Kann er Trinculos ausstoßen? Ich dachte, er wäre vom Blitz erschlagen. Ist das Ungewitter vorüber? Ich steckte mich unter des toten Mondkalbsmantel aus Angst vor dem Ungewitter. Und lebst du, Stefano? Oh, Stefano, zwei Neapolitaner davongekommen. Gar schöne Dinger, wo es nicht Geister sind. Das ist ein braver Gott, hat Himmelsdank. Will vor ihm knien. Ich habe mich auf einem Fass Wein gerettet, das die Seeleute über Bord warfen. Bei deiner Flasche will ich schwören, dein treuer Knecht zu sein. Denn das ist kein irdisches Getränk. Mein Keller ist in einem Felsen an der See. Da ist mein Wein versteckt. Nun, Mondkalb, was macht dein Fieber? Bist du nicht vom Himmel gefallen? Ja, aus dem Monde, glaub's mir. Ich war zu seiner Zeit der Mann im Monde. Ich habe dich drin gesehen und bete dich an. Meine Herrin zeigte dich mir und deinen Hund und deinen Busch. Im Himmelslicht, das ist ein recht einfältiges Ungeheuer. Der Mann im Monde. Ein armes, leichtgläubiges Ungeheuer. Ich zeig dir jeden fruchtbaren Fleck der Insel und will den Fuß dir küssen. Bitte, sei mein Gott. Beim Lichtstrahl ein höchst hinterlistiges, betrunkenes Ungeheuer. Wenn sein Gott schläft, wird es ihm die Flasche stehlen. Ich will den Fuß dir küssen. Will mich schwören zu deinem Knecht. So komm denn. Nieder. Und schwöre. Ich lache mich zu Tode über dieses mopsköpfige Ungeheuer. Ein lausiges Ungeheuer. Ich könnte über mich bringen, es zu prügeln. Ich zeig die besten Quellen. Pflück dir Beeren. Ich fisch für dich. Und hol dir Holz genug. Pest dem Tyrannen, dem ich dienen muss. Kein Scheit mehr trage ich ihm, ich folge dir. Du Wundermann. Lass mich dir weisen, wo die Holzbirn wächst. Mit meinen langen Nägeln grab ich Trüffeln. Zeig dir das Hähersnest. Ich lehre dich die flinke Meerkatz fangen. Bringe dich zum vollen Haselbusch und hol dir manchmal vom Felsen junge Möwen. Willst du mitgehen? Geh voran, ohne länger zu schwatzen. Trinkolo, da der König und unsere ganze Mannschaft ertrunken ist, so wollen wir hier Besitz nehmen. Hier, trag meine Flasche. Ja. Wir wollen sie gleich wieder füllen. Und du, Ungeheuer, zeig uns den Weg. Leb wohl, mein Meister, leb wohl, leb wohl. Will nicht mehr Fischfänger sein, noch Feuerung holen, bis befohlen noch die Teller scheuern rein. Bahn, Bahn, Kakaliban. Hat zum Herrn einen andern Mann, schaff einen neuen Diener dir an. Freiheit heißa, Freiheit heißa, Freiheit. Es gibt Spiele, die sind mühevoll. Doch die Arbeit wiegt Freude daran auf. Manche Erniedrigung wird ehrenvoll ertragen. Und das Ärmste führt zu dem reichsten Ziel. Dies niedere Tagwerk wäre so beschwerlich als verhasst mir. Doch die Herrin, der ich dien, belebt das Tote und macht aus Mühe Vergnügen. Oh, sie ist zehnfach so freundlich als ihr Vater Rau. Und er besteht aus Härte. Schleppen muss ich und schichten ein paar tausend dieser Klötze bei schwerer Strafe. Meine süße Herrin weint, wenn sie es sieht. Und sagt, so niedrer Dienst fand nimmer solchen Täter. Ich vergesse. Doch diese lieblichen Gedanken laben die Arbeit selbst. Ich bin am müßigsten, wann ich sie tue. Legt ab und ruht euch aus. Mein Vater steckt tief in Büchern. Bitte ruht euch aus. Ihr seid vor ihm jetzt auf 3 Stunden sicher. O teuerste Gebieterin, die Sonne wird untergehen, ehe ich vollbringen kann, was ich doch muss. Wenn ihr euch setzen wollt, trage ich indes die Klötze. Gebt mir den. Ich spreng dich meine Sehnen. Brecht den Rücken, als dass ihr solcher Schmach euch unterzögt. Und ich sehe träge zu. Es stände mir so gut wie euch. Ihr seht ermüdet aus. Nein, edle Herren. Bei mir ist's früher Morgen, wenn ihr mir am Abend nah seid. Ich ersuche euch. Wie heißet ihr? Miranda. Oh, mein Vater, da brach ich euer Gebot, da ich das sagte. Bewunderte Miranda. Gar manches Fräulein betrachtet dich mit Fleiß. Und manches Mal brachte ihre Zungen Harmonie in Knechtschaft mein allzu emsig Ohr. Um andere Gaben gefielen andere Frauen mir. Keine Jesu ganz von Herzen, dass ein Fehlen ihr nicht haderte mit ihrem schönsten Reiz und überwältigt ihn. Doch ihr, o ihr so ohnegleichen, so vollkommen, seid vom Besten jeglichen Geschöpfs erschaffen. Vom eigenen Geschlechte kenne ich niemand. Erinnere mir kein weibliches Gesicht als meines nur, im Spiegel. Und ich sah nicht mehrere, die ich Männer nennen könnte, als euch, mein Freund und meinen lieben Vater. Was für Gesichter anderswo es gibt, ist unbewusst mir. Doch wünsche ich keinen mir zum Gefährten in der Welt als euch. Allein ich plaudere gar zu wild und achte darin des Vaters Vorschrift nicht. Ich bin nach meinem Stand ein Prinz, Miranda. Ja, ich denke, ein König. Den Augenblick, da ich euch sah, flog mein Herz in euren Dienst. Da wohnt es nun und macht zum Knecht mich. Wegen euch bin ich hier, der geduldige Holzmensch. Liebt ihr mich? O Erd, o Himmel, zeuget diesem Laut und krönt mit günstigem Glück, was ich beteure, red ich die Wahrheit. Red ich falsch, so kehrt die beste Vorbedeutung mir ins Unglück. weit über alles, was die Welt sonst hat, lieb ich und acht und ehr euch. Warum weint ihr? Um meinen Unwert. Dass ich nicht darf bieten, was ich zu geben wünsche. Noch viel minder, wonach ich tot mich sehnen werde, nehmen. Doch das heißt händeln, und je mehr es sucht, sich zu verbergen, umso mehr erscheint es in seiner ganzen Wucht. Fort, blöde Schlauheit. Ich bin euer Weib, wenn ihr mich haben wollt. Sonst sterb ich eure Magd. Ihr könnt mir's weigern, Gefährtin euch zu sein, doch Dienerin will ich euch sein, ihr wollet oder nicht. O meine Herren, Teuerste, und ich steht so ergeben. Mein Gatte denn? Ja, und mit so wilgem Herzen, als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wandte. Hier habt ihr meine Hand. Und ihr die meine mit meinem Herzen drin. Und nun lebt wohl auf eine halbe Stunde. Tausend. Tausendmal. Ein schön Begegnen zwei erwählter Herzen. Der Himmelregen holt auf das herab, was zwischen ihnen aufkeimt. So froh wie sie kann ich nicht drüber sein, die alles überrascht. Doch größere Freude kann mir nichts machen. Nun zu meinem Buch. Denn vor der Abendmahlzeit habe ich noch viel Nötiges zu verrichten. Trink, Diener Ungeheuer, wenn ich dir scheiße. Die Augen stecken dir fast ganz im Kopf. Wo sollen sie sonst stecken? Es wäre ein prächtiges Ungeheuer, wenn sie ihm im Schwanz stecken. mein Kerl Ungeheuer hat seine Zunge im Wein ersäuft. Mondkalb, sprich einmal in deinem Leben, wenn du ein gutes Mondkalb bist. Wie geht's deiner Gnaden? Ich lecke deine Schuhe. Ihm diene ich nicht. Er ist nicht kühn. Du lügst, unwissendes Ungeheuer. Ich bin imstande, einen Konstable anzurempeln. Hey, du besoffener Fisch, du. War jemals ein Mann feige, der so viel Wein getrunken hat als ich heute? Willst du eine ungeheure Lüge sagen? Weil du halb ein Fisch und halb ein Ungeheuer bist? Sieh, wie er sich lustig macht. Willst du das zulassen, mein Fürst? Fürst, sagt er. Dass ein Ungeheuer solch ein Idiot sein kann. Sieh schon wieder. Bitte, beiß ihn tot. Trinkolo, keine lose Zunge. Zeigt ihr euch als Meuterer der nächste Baum. Das arme Ungeheuer ist mein Untertan und ihm soll kein Leid angetan werden. Ich danke dir, gnädiger Fürst. Willst du geruhen, nochmals auf mein Gesuch zu hören, das ich dir vortrug? Knie und wiederhol es. Ich will stehen. Und das soll Trinkolo auch. Ich bin, wie ich dir vorher sagte, untertan einem Tyrannen. Zauberer, der durch List mich um die Insel betrog. Du lügst. Du lügst! Du possenhafter Affe, du! Dass dich mein kühner Herr verderben möchte. Ich lüge nicht. Trinkolo, wenn ihr ihn in seiner Erzählung noch einmal stört, bei dieser Faust, ich verdräng euch ein paar Zähne. Wieso? Ich sag dir nichts. Still, also. Nichts weiter. Fahre fort. Durch Zauberei gewann er diese Insel. Gewann von mir sie. Wenn nun deine Großheit ihn strafen will, so sollst du Herr drauf sein. Ich will dir dienen. Aber wie soll das vollzogen werden? Kannst du mich zu der Person bringen? Ja. Ja, mein Fürst. Ich liefere ihn dir im Schlaf, wo du ihm seinen Kopf durchnageln kannst. Du lügst. Du kannst nicht. Du schickiger Hanswurst. Du lumpiger Narr. Ich bitte deine Großheit, gib ihm Schläge und nimm ihm seine Flasche. Trinkolo, rennen nicht weiter in Gefahr. Wie? Was habe ich getan? Ich habe nichts getan. Ich will weiter weggehen. Sagtest du nicht, er lügt? Du lügst. Tue ich das? Da! Hast du! Wenn du das gern hast, straf mich ein andermal lügen. Oh, ich strafe euch nicht lügen. Oh, um euren Verstand gekommen und ums Gehör auch. Die Pest auf eure Flasche. Oh. Schlag ihn nur tüchtig. Nach einem kleinen Weilchen schlage ich ihn auch. Zurück! Zurück! So. Fahre fort. Nun, wie ich sagte, es ist bei ihm die Sitte des Nachmittags, zu ruhen. Du kannst ihn würgen, hast du erst seine Bücher. Mit dem Klotz den Schädel ihm zerschlagen. Oder ihn mit einem Pfahl ausweiden. Oder auch mit einem Messer in die Kehle abschneiden. Denk dran, dich erst der Bücher zu bemeistern. Denn ohne sie ist er nur so ein Dummkopf, wie ich es bin, und es steht kein einziger Geist ihm zu Gebot. Sie hassen alle ihn, so eingefleischt wie ich. Verbrenn ihm nur die Bücher. Er hat schön gerät, sein Haus damit zu putzen. Vor allem zu erwägen ist die Schönheit seiner Tochter. Nennt er selbst sie ohnegleichen noch. Ich sah noch nie ein Weib als meine Mutter Sykorax und sie. Doch sie ist weit über Sykorax. Wie's Größte übers Kleinste. So, eine schmucke Dirne ist das? Ja, ja. Sie wird wohl anstehen deinem Bett, das schwöre ich dir. Und wackere Brut dir bringen. Ungeheuer, ich töte den Mann. Seine Tochter und ich werden König und Königin sein. Es lebe unsere Hoheit. Und Trinkulu und du, ihr sollt Vizekönige werden. Gib mir die Hand, Trinkulu. Es tut mir leid, dass ich dich schlug. Aber solange du lebst, keine lose Zunge. In einer halben Stunde ist er im Schlaf. Willst du ihn dann zerstören? Ja, auf meine Ehre. Dies melde ich meinem Herrn. Los, Trinkulu, lass uns singen. Neckt sie und zeckt sie und neckt sie und zeckt sie. Gedanken sind frei. Was? Was bedeutet das? Es ist die Weise unseres Liedes. Vom Herrn Niemand aufgespielt. Bist du ein Mensch, so zeig dich in deiner wahren Gestalt. Bist du ein Teufel, so tu, was du willst. Sei nicht in Angst. Die Insel ist voll Lärm, voll Tönen und süßer Lieder, die ergötzen und niemand Schaden tun. Mir klimpern manchmal viel tausend helle Instrument ums Ohr und manchmal Stimmen, die mich, wenn ich auch nach langem Schlaf erst eben aufgewacht, zum Schlafen wiederbringen. Dann im Traume ist mir, als täten sich die Wolken auf und zeigten Schätze, die auf mich herab sich schütteln wollen, dass ich beim Erwachen aufs Neue zu träumen heule. Dies wird mir ein prächtiges Königreich werden, wo ich meine Musik umsonst habe. Wenn Prospero zerstört ist. Das soll bald geschehen. Ich habe die Geschichte noch im Kopf. Der Klang geht weg. Lass uns ihm folgen und nachher die Arbeit tun. Geh voran, Ungeheuer. Wir wollen folgen. Ich könnte diesen Trommelschläger sehen. Er legt was vor. Ja, ich kann nicht weiter. Mit Erlaubnis, ich muss notwendig ausruhen. Lieber Freund, ich kann dich drum nicht tadeln. Da ich selbst von Müdigkeit ergriffen bin, die ganz die Sinne mir betäubt, setz dich und ruh. Hier tue ich mich der Hoffnung ab und halte nicht länger sie als meine Schmeichlerin. Er ist ertrunken, den sie finden so, wie er irre gehen, und uns verhöhnt das Meer, dass wir zu Land ihn suchen. Fahr ja hin. Mich freut's, dass er so ohne Hoffnung ist. Gebt eines Fehlstreichs wegen nicht den Anschlag, den ihr beschlossen, auf. Den nächsten Vorteil ergreifen gründlich wir. Es sei heute Nacht. Denn nun, bedrückt von der Ermüdung, werden und können sie sich nicht so wachsam halten. Ich sag heute Nacht nichts weiter. Verleih uns gute Wächter. Gott, was ist das? Ein lebend Puppenspiel. Nun will ich glauben, dass es Einhörner gibt. Dass in Arabien ein Baum des Phönix Thron ist und ein Phönix zur Stunde dort regiert. Ich glaube beides. Und was man sonst bezweifelt, komme her. Ich schwöre drauf, es ist wahr. Die Logenreisende, wenn die Narren daheim auch lästern. Melde dich dies nun in Napel, würden sie mir es glauben. Sag dich, dass ich Eiländler hier gesehen, denn sicher sind dies Leute von der Insel, die ungeheuer gestaltet, dennoch von sanftern, mildern Sitten sind, als unter dem menschlichen Geschlecht ihr viele, ja kaum einen finden werdet. Ich kann nichts an mich wundern. Gestalten solcher Art, Gebärde, Klang, die fehlt gleich der Gebrauch der Zunge, trefflich ein stumm Gespräch aufführen. Ihr seid Sündenmänner, die das Schicksal der nimmersatten Seegeboten auszuspeien. Auf diese Insel von Menschen unbewohnt, weil unter Menschen zu leben ihr nicht taugt. Ich macht euch toll. Und gerade in solchem Mute ersäufen, hängen sich Menschen selbst. Ich und meine Brüder sind Diener des Geschicks. Bedenkt, dass ihr den guten Prospero verstießt von Mailand, der See ihn preisgabt, ihn und sein harmlos Kind. Für welche Untat die Mächte zögernd, nicht vergessend, jetzt die See, den Strand, ja alle Kreaturen, empöret gegen euren Frieden. Dich, Alonso, haben sie des Sohns beraubt. Verkünden dir durch mich ein schleichend Unheil, viel schlimmer als ein Tod, der einmal trifft, soll Schritt vor Schritt auf jedem Weg dir folgen. Oh, es ist grässlich. Grässlich. Mir schien, die Wellen riefen es mir zu. Die Winde sangen mir es. Und der Donner, die tiefe, dumpfe Orgelpfeife, sprach den Namen Prospero. Sie dröhnte mein Vergehen. Drum liegt mein Sohn im Schlamm gebettet. Und ich will ihn suchen, wo kein Senkblei forschte, mit ihm verschlemmt da liegen. Ein Teufel. Nach dem anderen. So künftig, Legionen! Steh dir bei. Verzweifeln. Ihre große Schuld. Wie Gift das lang nachher erst wirken soll, beginnt sie jetzt zu nagen. Ich folge Ihnen nach. Vortrefflich, Ariel. Von meiner Vorschrift hast du nichts versäumt. Und so haben auch meine untern Diener jeglicher sein Amt gespielt. Mein hoher Zauber wirkt. Und diese meine Feinde sind gebunden in ihrem Wahnsinn. Sie sind in meiner Macht. Ich lasse in diesem Anfall sie und gehe zum jungen Ferdinand, den Tod sie glauben. Habe ich mit zu viel Strenge euch gestraft, so macht's der Ausgleich gut. All deine Plage war nur die Prüfung deiner Lieb, und du hast deine Probe wunderbar bestanden. Hier vor des Himmels Angesicht bestätige ich dies, mein Reich Geschenk. O Ferdinand, belächle mich nicht, dass ich mit ihr prahle. Denn du wirst finden, dass sie allem Lob zuvoreilt und ihr nachsinken lässt. Ich glaube es auch. Selbst gegen ein Orakel. Als Gabe denn und selbst erworbenes Gut. Würdig erkauft. Nimm meine Tochter. Doch zerreißt du ihr den jungfräulichen Gürtel, bevor die kirchlichen Gebräuche alle nach vollem heilgem Recht vollzogen sind, so wird kein süßer Tau vom Himmel kommen, um diesen Bund zu segnen. Dürrer Hass, scheeläugiger Verdruss und Zwist bestreut das Bett, das euch vereint, mit eklem Unkraut, dass ihr es beide hasst. Drum hütet euch, so Hymens Kerz euch leuchten soll. So wahr ich stille Tag, ein blühendes Geschlecht und langes Leben hoff, in solcher Liebe wie jetzt. Nicht die dämmerigste Höhle, nicht der bequemste Platz, die stärkste Lockung, soll meine Ehre je in Wollust schmelzen, um abzustumpfen jenes Tagesfeier. Geh denn und rede mit ihr. Sie ist dein. Sieh zu, dass du dein Wort hältst. Lass dem Tändeln den Zügel nicht zu sehr. Die stärksten Schwüre sind Stroh dem Feuer im Blut. Enthalt dich mehr, sonst gute Nacht gelübt. Herr, seid versichert. Der weiße, kalte, jungfräuliche Schnee an meiner Brust kühlt meines Blutes Hitze. Gut. Vergessen hatte ich ganz den Anschlag des Viehes Caliban und seiner Mitverschworenen, mich umzubringen. Und der Ausführung Minute naht. Ich bin gereizt, Herr. Habt Geduld mit mir, mein alter Kopf ist schwindlig. Seid wegen meiner Schwachheit nicht besorgt. Wenn's euch gefällt, begebt euch in die Zelle und ruht da. Ich will auf und ab hier gehen, um mein Gemüt zu stillen. Findet Frieden. Komm, jetzt gedankenschnell. Ariel, komm! Was beliebt dir? Geist, wir müssen Caliban begegnen. Wo ließest du das Pack? Herr, sie glühten, rot vom Trinken, so voller Mut, dass sie die Luft verbläuten, weil sie sie angehaucht. Den Boden schlugen, weil der ihren Fuß geküsst. Da rührt ich meine Trommel. Wie wilde Füllen spitzten sie das Ohr und machten Augen, hoben ihre Nasen, als röchen sie Musik. Ihr Ohr betört ich so, dass sie wie Kälber meine Muhen folgten durch scharfe Disteln, Stechginst, Strauch und Dorn, die ihre Beine ritzten. Endlich ließ ich im grünen Pfuhl sie, jenseits eurer Zelle, bis an den Hals drin warten, dass die Lache die Füße überstank. Gut so, mein Vogel. Den Trödel kam vom Hause hohl her als Köder für die Diebe. Und hänge ihn auf eine Leine hier. Ich geh. Ich will sie alle plagen bis zum Gebrüll. Ich bitte euch sacht, dass nicht der blinde Maulwurf den Fußtritt hört. Wir sind nahe seiner Zelle. Ungeheuer, dein Elfe, von dem du sagst, er sei ein harmloser Elfe, hat nichts Besseres getan, als uns zum Narren gehabt. Hörst du, Ungeheuer, sollte ich ein Missfallen gegen dich fassen, du... Du wärst ein verlorenes Ungeheuer. Mein bester Fürst, bewahr mir deine Gunst. Geduld nur. Denn der Preis, den ich schaffe, verdunkelt diesen Unfall. Drum sprich leise. Es ist noch alles still wie Nacht. Ja, aber unsere Flaschen in dem Pfuhl zu verlieren. Es ist nicht nur eine Schmach und Entehrung dazu, Ungeheuer, sondern ein unendlicher Verlust. Bitte dich, sei still, mein König. Siehst du hier, der Zelle Mündung. Ohne Lärm hinein. Und tu den guten Unfug, der die Insel für immer dein macht. Und mich zu deinem Füßelecker. Gib mir die Hand. Ich fange an, blutige Gedanken zu haben. O König Stefano! O Herr, o würdiger Stefano! Sieh, welch eine Garderobe hier für dich ist. Lass es doch liegen, na, es ist nur Plunder. O Ungeheuer, wir wissen, was auf den Trödel gehört. O König Stefano! Zieh den Mantel aus, Trinkolo. Bei meiner Faust, ich will den Mantel. Deine Hoheit soll ihn haben. Die Wassersucht ersäuft den Narren. Was seid ihr vergafft in solche Lumpen? Kommt voran und tut den Mord erst. Wacht er auf, er zwickt vom Wirbel bis zur Zeh die Haut uns voll. Macht seltsam Zeug aus uns. Doch sei du ruhig, Ungeheuer. Da hast du einen Rock. Komm, Ungeheuer, schmier deine Finger und fort mit dem Übrigen. Ich will's nicht. Wir verlieren unsere Zeit. Verwandelt werden wir in Baumgäns alle oder Affen mit schändlich flacher Stirn. Ungeheuer, pack mit den Fingern zu. Hilf mir, dies hintragen, wo mein Wein ist. Oder du wandelst dich aus meinem Königreich hinaus. Lass los, trage dies. Und dies auch. Ja, und dies. Fass, Sultan. Fass. Ja, Tiger, da läuft's. Tiger, da. Pack an. Pack an. Da. Sultan, da. Fass. Fass. Geh, heißt die Kobold, ihre Gelenke schleifen mit starren Zuckungen. Die Sehnen straff zusammenkrampfen und sie fleckiger zwicken als wilde Katz und Panther. Da, sie brüllen. Lass brav herum sie hetzen. Diese Stunde gibt alle meine Feind in meine Hand. In kurzem enden meine Mühen. Und du sollst frei die Luft genießen. Auf ein Weilchen folg noch und tu mir Dienst. Jetzt naht sich der Vollendung, mein Entwurf. Mein Zauber reißt nicht, meine Geister folgen. Die Zeit geht aufrecht unter ihrer Last. Was macht der König jetzt und sein Gefolg? Gefangen alle, Herr, im Lindenhain, der eure Zelle schirmt. Sie können sich nicht regen, bis er sie erlöst. Der König, sein Bruder, eurer, alle drei im Wahnsinn. Die anderen trauern um sie, übervoll von Gram und Schreck, vor allem er, den ihr Gonzalo nanntet. Die Tränen rinnen ihm am Bart hinab wie Wintertropfen an der Trauf aus Rohr. Euer Zauber greift sie so gewaltig an, dass, wenn ihr jetzt sie seht, euer Gemüt wird sich erweichen. Glaubst du das, mein Geist? Meins wird es. Wär ich Mensch. Auch meines soll's. Hast du? Der Luft nur ist Gefühl und Regung von ihrer Not. Und sollte nicht ich selbst, ein Wesen ihrer Art, gleich scharf empfindend, leidend wie sie, mich milder rühren lassen? Obschon ihr Unrecht tief ins Herz mir drang. Ich nehme gegen meine Wut Partei, mit edlerer Vernunft. Der Tugendübung ist höher als der Rache. Geh, befreie sie. Ich hol sie her. Ihr Elfen von den Hügeln, Bächen, Hainen. Und ihr, die ihr am Strand spurlosen Fußes den ebbenden Neptunus jagt und flieht, wenn er zurückkehrt. Ihr, mit deren Hilfe ich am Mittag die Sonne enthüllt, aufrührerische Wind entboten, die grüne See mit der Azurnenwölbung in lauten Kampf gesetzt, den furchtbaren Donner mit Feuer bewehrt und Jovis Baum gespalten mit seinem eigenen Keil, des Vorgebirgs grundfest erschüttert, ausgerauft am Knorren die Ficht und Zeder, Grüft, auf mein Geheiß erweckten ihre Toten, sprangen auf und ließen sie heraus, durch meiner Kunst gewaltgen Zwang. Doch dieses raue Zaubern schwöre ich hier ab. Und habe ich erst gefordert, himmlische Musik, was ich jetzt tue. Zu wandeln ihre Sinne, so breche ich meinen Stab, begrab ihn manche Klafter in die Erde und tiefer als das Lotblei je geforscht, senk ich mein Buch. Thank you. ein feierliches Lied, der beste Tröster. Allmählich löst sich die Bezauberung auf. Und wie die Nacht der Morgen überschleicht, das Dunkel schmelzend, fangen ihre Sinne erwachend an, den blöden Dunst zu scheuchen, der noch die hellere Vernunft umhüllt. Hier sind sie, Herr, nach denen du mich schicktest. O trefflicher Gonzalo, mein Erretter. Ich will dein Wohltun reichlich lohnen mit Wort und Tat. Alonso, du gingst grausam um mit mir und meiner Tochter. Dein Bruder war ein Förderer der Tat. Das nagt dich nun, Sebastian. Antonio, mein Bruder, du, der Ehrgeiz hegte, Austrieb, Gewissen und Natur, der mit Sebastian des innere Pein deshalb die stärkste, hier den König wollte morden. Ich verzeih dir. Bist du auch unnatürlich? Ihr Verstand beginnt zu schwellen und die nahende Flut wird füllen. In kurzem der Vernunft gestarrt, das da liegt schwarz und schlammig. Nicht einer drunter, der schon mich ansehe oder kennte. Ariel. Nicht lange, Geist, und du bist frei. Wo die Bienen saug ich mich ein, bette mich in Maigle klein, lausche da, wenn Eulen schreien, fliege mit der Schwalben rein, lustig hinterm Sommer drein. Lustiglich, lustiglich leb ich nun gleich, unter den Blüten, die hängen am Zweig. Mein Liebling Ariel. Ja, du wirst mir fehlen. Doch sollst du Freiheit haben. Zuvor noch eile, unsichtbar wie du bist, zum Schiff des Königs. Dort findest du das Seevolk schlafend liegen im Raum des Schiffs. Den Kapitän und Bootsmann, sobald sie wach sind, nötge sie hierher. Und gleich, ich bitte dich. Ich trink im Flug die Luft und bin zurück, ehe zweimal euer Puls schlägt. Nur Qual, Verwirrung, Wunder und Entsetzen wohnt hier. Ach, führt deine himmlische Gewalt uns doch aus diesem furchtbaren Lande. Hier steht Mailands gekränkter Herzog Prospero. Und zur Gewähr, dass ein lebendiger Fürst jetzt mit dir spricht, umarme ich dich, Alonso, und heiße dich und dein Gefolge willkommen hier. Ob du es bist oder nicht, ich weiß es nicht. Dein Puls schlägt wie von Fleisch und Blut. Seit ich dich sah, genas die Geistesqual, womit dein Wahnsinn mich drückte, wie ich fürchte. Dein Herzogtum gebe ich zurück. Und bitte vergib mein Unrecht mir. Doch wie kann Prospero am Leben sein? Und hier? Gonzalo, edler Freund, lass mich dein alter Herzen, dessen Ehre nicht Maß noch Grenze kennt. Ob dies so ist, ob nicht, will ich nicht schwören. Nun willkommen alle, meine Freunde. Aber ihr, mein Paar von Herren, wäre ich so gesinnt, ich könnte seiner Hoheit Zorn euch zuziehen, euch als Verräter zeigen. Doch ich will nicht plaudern jetzt. Der Teufel spricht aus ihm. Nein. Dir, Antonio, den Bruder nur zu nennen, schon meinen Mund vergiften wird, erlass ich die ärgsten Fehler. Alle. Und verlange mein Herzogtum von dir, das du, ich weiß, durchaus musst wiedergeben. Bist du, Prospero, melde uns das Nähere von deiner Rettung. Wie du uns trafst, die vor 3 Stunden hier am Strand gescheitert. Rufe mich verloren, mein Sohn, mein Ferdinand. Herr, ich beklag's. Unheilbar der Verlust. Und die Geduld sagt, sie vermag hier nichts. Ich denke eher, ihr suchtet ihre Hilfe nicht, durch deren Sanftmüt geholt bei ähnlichem Verlust ich ihres hohen Beistands teilhaft bin und mich zufrieden gab. Ihr ähnlichen Verlust? Gleich groß für mich, gleich neu. Und ihn erträglich zu machen, habe ich doch schwächere Mittel, als ihr zum Trost anrufen könnt. Denn ich verlor die Tochter. Eine Tochter? O Himmel, wären sie doch bei den Nabel am Leben. König dort und Königin. Wenn sie es nur wären, wünschte ich selbst vermodert in jenem schlammigen Bett zu sein, wo jetzt mein Sohn liegt. Wann verlort ihr eure Tochter? Nichts weiter jetzt hiervon. Denn eine Chronik ist's von Tag zu Tag. Nicht Plauderei fürs Frühstück, noch dem ersten Wiedersehen angemessen. Ich bitte euch, folgt mir nun. Hier, diese Zelle ist mein Hof. Seht nur hinein. Weil ihr mein Herzogtum mir wiedergebt, will ich's mit ebenso was Gutem lohnen. Ein Wunder mindestens auftun, das euch freue so sehr als mich mein Herzogtum. Wenn dies nichts weiter ist als ein Gesicht der Insel, werde ich einen teuren Sohn zweimal verlieren. Ein erstaunlich Wunder. Droht auch die See, ist sie doch mild. Ich habe sie ohne Grund verflucht. Nun, aller Segen des frohen Vaters, fasse rings dich ein. Steh auf und sag, wie kamst du her? Oh Wunder! Wie viele herrliche Geschöpfe hier! Wie schön die Menschheit! Tapfere neue Welt, die solches Volk bewohnt. Wer ist dies Mädchen? Ist sie die Göttin, die uns erst getrennt und so zusammenbringt? Nein, sie ist sterblich. Doch durch unsterblich walten ist sie mein. Ich wählte sie, als ich zu Rat den Vater nicht konnte ziehen. Noch glaubt, ich habe einen. Sie ist die Tochter dieses großen Herzogs von Mailand, den ich nie zuvor gesehen, doch dessen Ruhm ich oft gehört. Von ihm empfing ich ein zweites Leben. Und zum zweiten Vater macht ihn dies Fräulein mir. Reicht mir die Hände. Umfasse Gram und Leid stets dessen Herz, der euch nicht Freude wünscht. Da kommt das Seevolk. Wohlbehalten. Mach dich es gut, Herr. Ja, mein flinker Geist. All dies geht nicht natürlich zu. Von Wundern zu Wundern steigt es. Sagt, wie kamt ihr her? Wir lagen, Herr, in Totenschlaf. Und wie, das weiß ich nicht, all in dem Raum gepackt. Da wurden wir durch wunderbar und mancherlei Getöse von Brüllen, Kreischen, Heulen, Kettenklirren und mehr Verschiedenheit von Lauten alle grässlich jetzt eben aufgeweckt. Alsbald in Freiheit, gesund und frisch, sahen wir unser königliches, tapferes Schiff. Der Käpt'n macht beim Anblick Freudensprünge. Im Nu mit eurer Gunst, grad wie im Traum, wurden wir verdutzt hierher gebracht. Dies ist das wunderbarste Labyrinth, das je ein Mensch betrat. In diesem Handel ist mehr als unter Leitung der Natur je vorging. Ein Orakel muss darein uns Einsicht öffnen. Verstört nicht euer Gemüt durch Grübeln über die Seltsamkeit des Handels. Wenn wir Muße gesammelt, was in kurzem wird geschehen, will ich euch Stück für Stück Erklärung geben. Solang seid fröhlich und denkt gut von allem. Geist, komm her. Mach Caliban und die Gesellen frei. Löse ihren Bann. Es fehlen vom Gefolge euch, Alonso, noch ein paar Burschen, die ihr ganz vergesst. Was sind das da für Dinge, Prinz Antonio? Sind sie für Geld zu haben? Sicher. Der eine ist völlig Fisch und ohne Zweifel marktbar. Die drei beraubten mich. Und der Halbteufel, denn so ein Bastard ist er, war mit ihnen verschworen, mich zu morden. Ihr müsst zwei dieser Kerle kennen als die euren. Und dies Geschöpf der Finsternis erkenne ich für meines an. Wie schön mein Meister ist. Ich fürchte mich, dass er mich züchtigen wird. Ist dies nicht Stefano, mein trunkener Kellner? Jetzt ist er betrunken. Wo hat der Wein her? Und Trinculo ist auch zum Torgeln voll? Wo fanden Sie nur diesen Wundertrank, der Sie verklärt? Trinculo, wie kamst du in den Pögel? Ich bin so eingepögelt worden, seit ich euch zuletzt sah, dass ich fürchte, es geht mir nie wieder aus den Knochen. Vor Schmeißfliegen bin ich sicher. Na, Stefano, wie geht's? Oh, rührt mich nicht an. Ich bin nicht Stefano, sondern ein Krampf. Ihr wolltet König der Insel sein. Da wäre ich ein geplagter König gewesen. Ich werde totgezwickt. Wer ist der dort? Nie sah ich ein so seltsam Ding als dies. Er ist so ungeschlacht in seinen Sitten als von Gestalt. In meine Zelle, Caliban. Nimm deine Spießgesellen mit. Wenn du Vergebung wünschest, putze alles schön. Das will ich. Ja. Welch dreifacher Esel war ich, den Säufer für einen Gott zu halten. Zu Ehren diesen dummen Kopf. Mach ihn weg. Und legt den Trödel ab, wo ihr ihn fandet. Wo ihr ihn stahlt vielmehr. Ich lade eure Hoheit nebst Gefolge in meine arme Zell, um da zu ruhen für diese eine Nacht. Morgen früh führe ich euch dann zum Schiff und so nach Napel. Ich hoffe, dort die Vermählungsfeier von diesem Brautpaar anzusehen. Dann ziehe ich in mein Mailand, wo jeder dritte Gedanke soll das Grab sein. Mich verlangt zu hören die Geschichte eures Lebens, die wunderbar das Ohr bestricken muss. Ich will es alles kundtun und verspreche euch stille See, gewogenen Wind und Segel, so rasch, dass ihr die königliche Flotte weit weg erreichen sollt. Mein Herzens-Ariel, das ist dein Amt. Dann in die Elemente. Sei frei und lebe wohl. Beliebt's euch, geht voran. Ich folge nach. Abgetan sind meine Zaubereien. Mir bleibt nur noch die eigene Kraft. Und die ist schwach. Ob ich hier bleiben muss, ob ich nach Napel komme, liegt an euch. Mein Herzogtum habe ich nun wieder. Und den Betrügern habe ich vergeben. So lasst mich nicht auf dieser Insel. Befreit von meinen Banden mich. Mir fehlen jetzt die Geister der Gewalt, die Kunst zu zaubern. Stellt ihr euch gegen mich, dann ist mein Plan gescheitert. Verzweiflung muss mein Ende sein, wenn euer sanfter Hauch nicht meine Segel füllt. Sie hörten Der Sturm von William Shakespeare. Die Überarbeitung der Schlegelschen Übersetzung besorgte Michael Hamburger. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Es sprachen Prospero, Siegfried Göhler, Miranda, seine Tochter, Ute Göring, Antonio, sein Bruder, Gerd Gütschow, Ariel, Waltraud Kramm, Alonso, König von Neapel, Wolf Götte, Sebastian, sein Bruder, Fred Alexander, Ferdinand, sein Sohn, Wolfgang Jakob, Gonzalo, Rat des Königs, Alfred Driesener Tressin, Caliban, Günter Grabert, Stefano, Hans-Joachim Hegewald, Trinculo, Fred Delmare, Bootsmann, Hans Teuscher, Kapitän, Werner Godemann, Musik, Siegfried Mattus, Schnitt, Margit Hahn, Toningenieur, Erika Schüttauf, Regieassistenz, Klaus Zippel, Regie, Fritz Göhler.